1968. Dutschke, Prager Frühling, RAF. 1968 ist ein Jahr des Umbruchs und wird zum Synonym für eine ganze Generation, die das politische, wirtschaftliche und kulturelle Selbstverständnis der Nachkriegszeit in Frage stellt. Am 11. April 1968 schießt ein Hilfsarbeiter auf Rudi Dutschke, den bekanntesten Wortführer der westlichen Studentenbewegung der 1960er Jahre, und verletzt ihn dabei schwer. Erhebliche Unruhen sind die Folge. Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein langer, lang andauernder Marsch und Prozess um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Clique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft von oben. Bereits am 4. April wird in den USA der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King erschossen. Die Amerika-Begeisterung der 1950er Jahre weicht einer ablehnenden Ernüchterung. I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. In der GSSR wird der Prager Frühling, die Reformbemühungen der tschechoslowakischen kommunistischen Partei unter Alexander Dubček, am 21. August 1968 von Kräften des Warschauer Pakts niedergewalzt. Das Klima wird rauer. Im Irrglauben, die repressive Politik in Ost und West rechtfertige eigene Gewaltmaßnahmen, kommt es am 3. April zu zwei Kaufhausanschlägen in Frankfurt, an denen Andreas Bader und Gudrun Enzlin beteiligt sind. Die RAF beginnt sich zu formieren. Die in der Folge einsetzende Diskussion um die innere Sicherheit sollen die politische Atmosphäre der 70er Jahre nachhaltig prägen und sind bis heute nicht verstummt. Indem sie Emanzipation und Gewalt in begriffliche Verbindung bringen, haben die Terroristen den Idealen des Aufbruchs von 1968 allerdings einen schlechten Dienst erwiesen. Während im Jahr 1968 an den gesellschaftlichen Normen und bürgerlichen Moralvorstellungen kräftig gerüttelt wird, ändern sich die Essgewohnheiten nur zaghaft. Lediglich die junge Generation und die moderne erwerbstätige Hausfrau, deren Modernität sich im Wesentlichen durch ihre Doppelbelastung definieren lässt, bestehen nicht mehr auf einer traditionellen Ernährungsweise. Sie legen auch die Hemmungen gegenüber dem Fertiggericht ab und greifen schon mal in die Tiefkühltruhe zu Konserven oder Fertiggerichten. Nur etwas über 2 Kilo tiefgekühlte Kost mutet sich der Bundesdeutsche pro Jahr zu. Damit hängt er weit hinter den Schweden und US-Amerikanern hinterher, die jährlich bereits 8 bzw. 30 Kilogramm der tiefgekühlten Nahrung verbrauchen. Die bundesdeutschen Tiefkühlfirmen sind jedoch zuversichtlich, was die weitere Entwicklung betrifft, und locken die Verbraucher mit immer erleseneren Spezialitäten. Was sonst noch geschieht? Am 11. Oktober 1968 vollführt die Otto Hahn ihre erste Probefahrt. Deutschlands einziges nuklear betriebenes Forschungsschiff, das nach dem Kernchemiker und Nobelpreisträger benannt ist. Es bleibt bis 1979 im Einsatz. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.